Father in heaven, we thank you for this night. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. We thank you for our life in Christ. Wir danken dir für unser Leben in Christus. That we have security over death. Dass wir Sicherheit über den Tod haben. Because you have risen. Weil du auferstanden bist. From the dead. Von den Toten. And we thank you that this is more than just religious thinking. Und wir danken dir, dass das mehr als nur religiöses Denken ist. But it is an unseen reality. Aber es ist eine unsichtbare Realität. That we possess by faith. Die wir im Glauben besitzen. Bless your word tonight to our hearts. Segne dein Wort heute zu unseren Herzen. In Jesus name. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Let's turn to Ephesians chapter 6 tonight. Blättern wir zu Epheser 6 heute. And let's just look a little bit into spiritual warfare. Und schauen wir uns geistliche Kampfführung an. Ephesians chapter 6. Epheser 6. Starting with verse 10. Im Vers 10. It says, finally, schließlich, be strong in the Lord. Werdet stark im Herrn. That means be continually strong. Das bedeutet, sei immerwährend stark. Be continually strengthened. Sei immerwährend gestärkt. It's in the passive. Es ist in der Passiv. So, I'm allowing something to happen to me. Ich erlaube, dass etwas mir geschieht. Be strong or be strengthened in the Lord. Sei stark oder sei gestärkt im Herrn. And in the strength of His might. Und in der Macht seiner Stärke. This is what the warfare is all about. Darum geht's in der Kampfführung. We are no match for the devil. Wir sind kein Gegner für den Teufel. He's far too powerful for us. Er ist viel zu stark für uns. Even though he has no teeth, auch wenn er keine Zähne hat, his gums are the size of a hippopotamus's. Aber sein Gaumen hat die Größe von einem Unterwasserpferd. Unterwasserpferd. Yeah. Flusspferd. And he'll gum us to death. Und er wird uns zu Tode kauen. Crush us. Er wird uns zerbrechen. So be strong or be strengthened in the Lord and in the strength of his might. Also seid stark oder seid gestärkt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Put on the full armor of God. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Note that word full. Das Wort ganze. Not partly. Nicht zum Teil. But there's a full armor. Aber da ist eine ganze Waffenrüstung. That you may be able to stand against the schemes of the devil. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. So we can say that there's Christians who don't put on the full armor. Also wir können dadurch sagen, dass es Christen gibt, die die Waffenrüstung nicht ganz anziehen. Because Paul would not have said this then. Denn sonst würde Paulus das nicht so sagen. Without the full armor I cannot stand. Ohne der ganzen Waffenrüstung kann ich nicht bestehen. Against the schemes of the devil. Gegen die Listen des Teufels. And these are the strategies. Und das ist die Strategie. He has a strategy to stop the church. Er hat eine Strategie, die Gemeinde zu stoppen. He knows this church. Er kennt die Gemeinde. He knows where we are. Er weiß, wo wir sind. He knows every member of this church. Er kennt jedes Mitglied der Gemeinde. He has a more accurate membership list than we do. Er hat eine aktuellere Mitgliederliste als wir sie haben. Yeah, more accurate, more genau. He knows who's who. Er weiß genau, wer wer ist. He knows who's been here. Er weiß, wer hier war. He knows who he's taken out. Er weiß, wen er hinausgenommen hat. He knows who he's afraid of. Und er weiß, von wem er Angst hat. He knows who's most effective. Und er weiß, wer am meisten effektiv ist. He knows who's just playing. Und er weiß, wer einfach spielt. He knows who he has in the church. Whose mouth he can use. Und er weiß, wen er in der Gemeinde hat, dessen Mund er benutzen kann. He's got everybody figured out, pretty much. Und er hat jeden ziemlich gut herausgeforscht. Now it's just a matter of, are we with him or are we with the Lord? Und jetzt ist es einfach die Frage, sind wir mit ihm oder sind wir mit dem Herrn? Guarantee, he's got people targeted. Ich garantiere, dass er Leute angezielt hat. Before Christmas. Vor Weihnachten. He's got you targeted this week. Er wird diese Woche noch ein Ziel auf dich haben. He doesn't have everybody targeted at the same time. Er wird nicht jeden zur selben Zeit zum Ziel haben. He's got a limited amount of demons. Denn er hat nur eine begrenzte Zahl von Dämonen. So he targets people at different times. Und so zielt er bestimmte Leute zu bestimmten Zeiten an. And these are very proven strategies. Und das sind sehr bewährte, bewiesene Strategien. He knows how to be a lion. Er weiß, wie ein Löwe ist. He knows how to be a serpent. Er weiß, wie er eine Schlange sein He kann. Knows how to be an angel of light. Er weiß, wie er ein Engel des Lichts sein kann. Verse 12. Im Vers 12. For our struggle, denn unser Kampf, that's hand-to-hand combat. Hand-to-hand combat. Das ist also Hand gegen Hand. Yeah. For our struggle is not against flesh and blood. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, but against the rulers, sondern gegen die Gewalten, against the powers, gegen die Mächte, against the world forces of this darkness, und gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, against the spiritual forces of wickedness in heavenly places, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. These are demonic armies. Das sind dämonische Armeen. And they are well regimented. Und die sind sehr gut eingeteilt. And have a great strategy against und haben the church. Eine große Strategie gegen die Gemeinde. Therefore, und deshalb, and that means, as a result of what we just heard, und das bedeutet als Resultat, was wir gerade gehört haben, take up the full armor of God. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. That you may be able to resist in the evil day. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen, having done everything to stand firm, und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. The evil day, der böse Tag. That's the day that Satan goes before God. Das ist der Tag, an dem Satan vor Gott geht. And he has your name on a piece of paper. Und dein Name steht auf einem Stück Papier. And he can prove to God, und er kann vor Gott beweisen, that your strength is not from him. Dass deine Stärke nicht von ihm ist. He can prove to God, er kann Gott beweisen, that your love for God is superficial. Dass deine Liebe zu Gott oberflächlich ist. And he can prove to God, und er kann Gott beweisen, that your service to him is mechanical. Dass dein Dienst für ihn mechanisch ist. He has a whole list of things he thinks he can prove to God. Er hat eine ganze Liste von Dingen, wo er glaubt, dass er sie vor Gott beweisen and he's kann. Begging God, und er bittet, bettelt Gott, to remove the hedge, damit er diesen Zaun wegnimmt, so that he can get in, damit er reinkommen kann, and prove to God, und beweisen kann vor Gott, who we really are, wer wir wirklich sind. And this is the evil day. Und das ist der böse Tag. The word day is not 24 hours. Und das Wort Tag hier bedeutet nicht 24 Stunden. But it's a time period. Aber es bedeutet eine Zeitperiode. It can be a week. Es kann eine Woche sein. It can be 6 weeks. Es kann 6 Wochen sein. It can be 9 months. Oder 9 Monate. It can be 3 years. Es kann 3 Jahre sein. Satan goes before God. Satan geht vor Gott. He has a number of names on the list. Und er hat eine ganze Anzahl von Namen auf and der Liste. And he goes daily before God. Und er geht täglich vor Gott. In Job chapter 1. In Hiob Kapitel 1. And he must have a huge list of names. Und er muss eine riesige Liste von Namen haben. He's got a lot of demons. Er hat viele Dämonen. And he commissions them. Und er befehlt sie. But Satan has limited activity. Aber Satan hat eine beschränkte Because of God's sovereignty. Wegen Gottes Souveränität. And the devils fear God. Und die Teufel fürchten Gott. Like in Luke chapter 8 verse 30. So wie in Lukas 8, 30. What is your name? Was ist dein Name? My name is Legion. Mein Name ist Legion. For we are many. Denn wir sind viele. And Legion feared the Lord. Und Legion fürchtet and Gott. And he said, don't cast us into the pit. Und er sagt, schmeiß uns nicht in die Hölle. So the devils know that when they cross certain lines, und die Teufel wissen, wenn sie eine bestimmte Linie überschreiten, there are very strict consequences. Dann gibt es sehr strikte Konsequenzen. And the devils have a certain amount of freedom because of God's sovereignty. Und die Teufel haben einen bestimmten Bereich von Freiheit wegen Gottes Souveränität. And most of it is to prove the saints. Und das meiste dient dazu, um die Heiligen zu prüfen. And we have an armor. Und wir haben eine Waffenrüstung. And we can only stand against the devil with this armor. Und wir können nur gegen den Teufel bestehen mit dieser Waffenrüstung. So, let's just begin with a few points. Lass uns mit ein paar Punkten beginnen. Verse 13 again. In Vers 13. Therefore take up the full armor of God. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung that Gottes. That you may be able to resist in the evil day. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Having done everything to stand firm. wenn ihr alles ausgerichtet habt. Isn't it great that we can stand firm in the evil day? Ist es nicht großartig, dass wir am bösen Tag feststehen that dürfen? No matter what the devil has strategized, dass egal was Satan für Strategie hat. God has given us the armor so that we can stand firm. Gott hat uns die Waffenrüstung gegeben, damit wir stabil stehen können. Verse 14. In Vers 14. Stand firm therefore. So steht nun. Having girded your loins with truth. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. That's our first armor, piece of armor. Das ist unser erstes Stück der Waffenrüstung. It's my belt. Das ist mein Gürtel. I've got to have a belt. Ich muss einen Gürtel haben. Everything will be fastened to the belt. Alles wird an dem Gürtel befestigt sein. It's my most central piece of armor. Es ist meine sehr wichtige Teil der Waffenrüstung. Yeah. It will pull everything together. Es wird alles zusammenziehen. It will keep my clothes from flapping. Es wird meine Kleidung schützen, dass sie herumflattert. It will be the central piece where the breastplate will tie into. Es wird das wichtige Teil sein, wo die Brustplatte befestigt ist und das Schwert durchgeht. And this is the most important thing to have. Und das ist das Wichtigste zu in haben the beginning. Am Anfang. Having your loins girded about with truth. Um die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Now think of it. When we first got saved. Denk daran, als wir errettet wurden. What was the most foundational thing to our new faith? Was war das Fundamentalste für unseren Glauben? But it was truth. Es war die Wahrheit. We were saved in truth. Wir wurden errettet in Wahrheit. We received a promise. Wir haben eine Verheißung empfangen. For God so loved the world. Denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, gave his only begotten son, dass er seinen eingeborenen that Sohn whosoever gab, would believe in him, damit jeder, der an ihn glaubt, should not perish, but have eternal life. Nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. I am knocking on the door. Ich klopfe an der Tür. If any man opens, wenn irgendjemand öffnet, I will come in and sup with him and he with me. Dann werde ich hineinkommen und mit ihm essen und er mit mir. I come to bring life and give it more abundantly. Ich bin gekommen, um Leben zu bringen und das im Überfluss. And suddenly I'm in this mode of receiving. Und plötzlich bin ich in dieser Haltung des Empfangens. In truth. In Wahrheit. And there's a lot about this. Und da geht's sehr viel um das. The girdle is all about truth coming toward me. Der Gürtel, das ist die Wahrheit, die zu mir kommt. It's about truthfulness in the heart. Das geht darum, um die Wahrheit im Herzen. It's about transparency and receiving the word of God. Es geht um Transparenz und das Wort zu empfangen. It's Psalm 42:7. In Psalm 42:7. The deep calling to the deep. Das Tiefe ruft zum Tiefen. Truth from God calling to the truth of the heart. Die Wahrheit Gottes ruft zur Wahrheit im Herzen. There's got to be transparency in the heart. Da muss Transparenz im Herzen sein. Before God. Vor Gott. Hebrews 4:11. All things are naked before God anyway. In Hebräer 4:11. Alle Dinge sind nackt vor Gott, bloß vor in Gott. In Matthew 5:8. The pure in heart will see God. Matthäus 5:8, die reinen Herzens sind, werden Gott sehen. And this is absolutely foundational. Und das ist total grundlegend. Truthfulness in the heart. Wahrhaftigkeit im Herzen. The devil wants to get in. Der Teufel möchte hineinkommen. At this point. Genau an diesem Punkt. If we don't have the girdle on, everything else falls off. Und wenn wir nicht den Gürtel anhaben, dann wird alles andere runterfallen. Truthfulness in the heart. Wahrhaftigkeit im Herzen. Now it's interesting. This is 1 John 1:9. Es ist sehr interessant im 1. Johannes 1:9. If I confess my sin, wenn ich meine Sünde bekenne, he is faithful and just to forgive us, dann ist er treu und gerecht, and uns zu vergeben und zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. If I confess my sin, wenn ich meine Sünde bekenne, but how do I know my sin? Aber wie weiß ich meine Sünde? Unless I'm receiving the word, ohne dass ich das Wort empfange, more than I could imagine, mehr als ich mir denken könnte. Joshua 1:8. In Josua 1:8. This book shall not depart from your mouth. Dieses Buch soll nicht von deinem Mund but it can't wegkommen. Get in my mouth. Aber es kann nicht in meinen Mund kommen. The sword of the spirit. Als Schwert des Geistes. Unless it goes in my ears first. Wenn es nicht zuvor in meine Ohren geht. And I can't even repent. Und ich kann auch nicht Buße tun. Unless I'm convicted of truth. Wenn ich nicht überführt bin von Wahrheit. I can't be forgiven. Ich kann auch nicht vergeben. Unless sein, I'm convicted. Wenn ich überführt bin. And I can't be convicted. Und ich kann nicht überführt sein. Unless I receive the word. Bevor ich nicht das Wort empfange. So this girdle. So dieser Gürtel. Is all about being transparent before God. As I receive the word. Der spricht darüber, transparent zu sein vor Gott, wenn ich das Wort empfange. James 1:21. In Jakobus 1:21. Receiving the word of God implanted in meekness. Empfange das Wort Gottes und lass es einpflanzen in Demut. Psalm 119. Psalm 119. Verse 11. Vers 11. Thy word. Dein Wort have I hid in my heart, habe ich verborgen in meinem Herzen, that I might not sin against thee. Damit ich nicht gegen dich sündige. Now this piece of armor, also dieser Teil der Waffenrüstung, the devil would love to unsnap, denn würde loosen. Satan es lieben, das aufzumachen. He would love to get that belt off me. Er würde es lieben, diesen Gürtel von mir wegzubekommen. Let's get that girdle off that guy. Lass uns jetzt diesen Gürtel wegnehmen. Come von diesem on, he's so truthful before God. Er ist so wahrhaftig vor Gott. But let's target him. Aber lass uns ihn ins Ziel nehmen. Let's double up. Lass uns verdoppeln. Let's put 12 demons on him for 10 days. Lassen wir jetzt 12 Dämonen auf ihn gerichtet sein für 10 Tage, unter Druck setzen. Let's see if we can bring some condemnation in there. Schauen wir, ob wir ein bisschen Verdammung auf ihn bringen können. Let's see if we can get him to do something. Lass uns schauen, ob wir ihn dazu bringen, dass er irgendwas that macht. He will not want to be honest before God with. Damit er dann nicht ehrlich sein möchte mit Gott. Let's get him to hide from God like Adam and Eve did. Bringen wir ihn dazu, dass er sich vor Gott versteckt, so wie Adam und Eva es getan haben. Let's go for it. Lass uns das machen. Let's get him to be the opposite of Psalm 32 verse 1 and 2. Bringen wir ihn dazu, dass er das Gegenteil von Psalm 32:2. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Gesegnet ist der, den der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet. In whose heart there is no deceitfulness. Und in dessen Herzen kein Trug ist. This is truth. Das ist Wahrheit. This is a child before God. Das ist ein Kind vor Gott. Receiving from his father. Empfängt von seinem Vater. And asking, is it me? Und fragt, ist es mich, bin es ich? And Demas forsook Paul. Und Dämonen haben Paulus. No, Demas. Oh, Demas hat yeah, Paulus. Forsook Paul. Hat Paulus stehen lassen. Having loved this present world. Weil er diese Welt geliebt hat. 2 Timothy 4:10. 2 Timotheus 4:10. Lord, is that me? Herr, bin das ich? Do I love this world? Liebe ich diese Welt? Oh, Father in heaven. Oh, Vater im Himmel. Please. Bitte. Work in my heart. Is that me? Arbeite in meinem Herzen. Bin das ich? Could that be me? Könnte das ich sein? Am I forsaking my calling? Weise ich meinen Ruf zurück? The work of God? Die Arbeit Gottes? Oh Lord, if that's me, show me the way. Oh Herr, wenn das ich bin, dann zeig mir den Weg. Psalm 40, verse 31. Psalm 30. No, it's not. Where is it? What is it? Show me the way to walk in. Never mind. Who knows the verse? Psalm 30:20 is Isaiah 30:21, isn't it? This is the way, walk ye in it? Or 31:20, I can't remember. Anyway, Isaiah said, this is the way, walk ye in it. Jesaja hat gesagt, das ist der Weg und wandle in ihm. Stop the tape for a second. This is ridiculous. Stop die Kassette. I can't believe I don't know where to start the tape. Isaiah 30:21. In Jesaja 30:21. Your ears will hear a word behind you. Deine Ohren werden das Wort hinter dir hören. This is the way, walk ye in it. Das ist der Weg, wandel in ihm. But the devil wants to get in there. Und der Teufel, er möchte hier reinkommen. And see if he can get the girdle to fall. Und er möchte sehen, dass dieser Gürtel runterfällt. Can he put enough pressure? Kann er genug Druck ausüben? Can he bring condemnation somehow? Kann er Verdammung irgendwie bringen? Can he make me feel uncomfortable as I draw near to the word? Kann er es bringen, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich nahe zu Gott komme? See, the closer I draw toward the word, the more risk there is of condemnation. Je näher ich zum Wort gehe, desto mehr Risiko für Verurteilung. Right? Because I may not understand things certain ways. Denn ich verstehe vielleicht manche Dinge nicht I may take it too serious. Ich nehme es vielleicht zu ernst. I may be too immature. Ich bin vielleicht zu unreif. And suddenly there's the projections. Und plötzlich kommen diese Projektionen. But it can be the other way also. Aber es kann auch umgekehrt sein. I'm not close enough to the word. Ich bin nicht nahe genug zum there's Wort. No conviction. Da ist keine Überführung. And I'm living in areas in my life. Und ich lebe in manchen Gebieten in meinem giving Leben. The devil an opportunity to get in. Und gebe dem Satan eine Möglichkeit reinzukommen. So, let's go to the next one. Ephesians 6. Gehen wir zum nächsten Vers im Epheser 6. Verse 14 again. Noch einmal Vers 14. Stand firm therefore. So steht nun. Having girded your loins with truth. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. And having put on the breastplate of righteousness. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Und wir werden jetzt über diese drei mal sprechen. I've got my belt on. Ich habe meinen Gürtel. I've got my breastplate on. Ich habe meinen Brustpanzer. Hooks right in. Und der geht direkt da hinein. The truth, die Wahrheit, the girdle, der Gürtel, is my heart receiving the word? Das ist mein Herz, das Gottes Wort empfängt. With no condemnation. Ohne Verdammung. I am saying, Lord. Sag ich, Herr. Convict me. Überführe mich. Speak to me. Sprich zu am mir. I Demas? Bin ich Demas? Am I Judas? Bin ich Judas? Am I like the Corinthians in 2 Corinthians? Bin ich wie die Korinther im 2. Korintherbrief? Am I giving my heart to you? Gebe ich mein Herz dir? Do I need to be corrected? Oder muss ich korrigiert werden? Oh Lord, let your word flow toward me. Oh Herr, lass dein Wort zu mir fließen. Oh, yes, right here. Ja, genau hier. You resist the proud. Du widerstehst dem Hochmütigen. I'm definitely proud. Ich bin definitiv stolz. Oh Father, stolz. Thank you. Danke, Herr. Thank you for the light right on that area. Oh. Danke für das Licht genau an diesem Bereich. Oh, danke, just take Herr. That out, please. Danke, ooh, nimm that das einfach feels raus. Great. Ja, das fühlt sich großartig an. Luke 18. Lukas 18. The publican and the Pharisee. Der Zöllner und der Pharisäer. I'm definitely the Pharisee. Ich bin definitiv der Pharisäer. Oh boy. Was I a Pharisee this week? Oh Mann, war ich ein Pharisäer in dieser Woche. Thank you, there's no condemnation. Danke, dass keine Verdammung ist. I'm the Pharisee, I'm Demas, I'm Judas. Ich bin der Pharisäer, oh Lord, ich bin Demas, ich bin Judas. But thank you, there's no condemnation. Oh Herr, danke, dass es keine Verdammung gibt. Thank you for the life-transforming power in your word. Danke für die lebensverändernde Kraft in deinem Wort. I just receive it implanted. Ich empfange es und es pflanzt sich in mir. And cleanse me. Und es reinigt mich. And let that word be hid in my heart. Und lass dieses Wort in meinem Herzen verborgen sein. My tendency to be Demas, damit meine Tendenz, Demas zu Judas, sein, oder Judas, all these guys, Jezebel, oder all diese Typen oder Jezebel, neutralize that in my heart. Dass das in meinem Herzen neutralisiert let wird. Your word dass dein Wort be a light, ein Licht ist, a lamp, eine Lampe. My strength, meine Stärke, a rock, ein Fels. Let your word enter my heart. Lass dein Wort in mein Herz hineinkommen. Be implanted. Dass es eingepflanzt ist. Let my life come from your word. Lass mein Leben von deinem Wort kommen. My identity from Christ. Meine Identität von Christus. Not from the things that are being convicted. Nicht von den Dingen, die überführt sind. 'Cause my life is in Christ. Denn mein Leben ist in Christus. So I thank you for conviction. Danke für die Überführung. And if I confess, und wenn ich bekenne, you are faithful. Dann bist du treu and just to und gerecht, mir zu vergeben. Oh, I'm feeling better already. Ich fühle mich schon viel besser. Now the breastplate. Jetzt der Brustpanzer. Now that I've opened my heart before God. Ich öffne mein Herz vor Gott. Before the devil can shoot some darts. Und bevor der Teufel irgendwelche Pfeile schießen kann. Let's put a breastplate over it. Nehmen wir diesen Brustpanzer. The breastplate of righteousness. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. If I have a heart, if I have just the girdle, wenn ich nur diesen Gürtel habe, with no breastplate, ohne Brustpanzer, the devil is gonna force me into legalism. Dann wird mich Satan in Legalismus, Gesetzlichkeit zwingen. I'm gonna be truthful before God. Ich werde wahrhaftig vor Gott sein. And yet I don't have a revelation that my righteousness comes from him. Und doch habe ich keine Offenbarung, dass meine Gerechtigkeit von ihm kommt. So I'm truthful. So bin ich wahrhaftig. Oh God, I'm a sinner. Oh Herr, ich bin ein Sünder. Forgive me, cleanse me. Vergib mir, reinige mich. And now what can I do for you? Und nun, was kann ich für dich tun? Wow, where'd you get that from, son? Wo hast du das her, Sohn? What do you want to do for me? Was willst du für mich Don't tun? Do something for me. Mach nichts für mich. Put on the breastplate of righteousness. Nimm den Brustpanzer der Gerechtigkeit. I am your life. Ich bin dein Leben. Or the devil wants me to have the breastplate on with no girdle. Oder Satan möchte, dass ich den Brustpanzer ohne Gürtel anhabe. And how many people They speak forth the revelation of the finished work. Und wie viele Leute, sie sprechen die Offenbarung des vollbrachten Werks they aus. They say God is my righteousness. Und sie sagen, Gott ist meine Gerechtigkeit. It's all grace. Es ist alles Gnade. But they have no girdle. Aber sie haben keinen Gürtel. They've just got this breastplate kind of dangling. Und diese Brustplatte, die dangelt hier herum. Yeah, just dangles here, right? We got this breastplate. Wir haben diesen Brustpanzer. No girdle, no belt. Keinen Gürtel. And what does that bring me into? Und wohin führt mich das? The very opposite. In das Gegenteil. It brings me into lawlessness. Es bringt mich in Gesetzlosigkeit. If I'm confessing God's righteousness, wenn ich Gottes Gerechtigkeit bekenne, but I'm not in the position where I'm receiving His word, und nicht in der Position bin, sein Wort zu empfangen, how can I be convicted in areas? Wie kann ich dann in Bereichen überzeugt how werden? Can the Holy Spirit speak to me? Wie kann der Heilige Geist zu mir sprechen? When you go to the hospital, wenn ihr zum Krankenhaus. You know what I don't like about hospitals? Wisst ihr, was ich über Krankenhäuser nicht mag? Because once you're in the hands of doctors, they just kind of do what they want to do. Denn sobald ihr in der Hand von einem Arzt seid, dann tut er mit euch, was er will. Er sticht Nadeln hinein in euch. Down your throat und er stopft Dinge in den Rachen in your ears und in die Nase und in die Ohren. Wait, what are you doing? Was machst du hier? Relax, entspann dich, entspann dich. This. Wir müssen das machen. Open your mouth. Öffne deinen Mund. And before you know it, und bevor ihr es bemerkt, you feel like this little Barbie doll with pins in it. Und dann fühlt ihr euch wie diese Barbie-Puppe mit Nadeln drinnen. But you know, sometimes God is like this. Aber manchmal ist Gott so. Oftentimes, you come to church, du kommst in die Gemeinde, and the great physician, und der große Arzt, in the unseen world, in der unsichtbaren Welt, knows what's best. Er weiß, was das Beste ist. And the last thing I was expecting that night, und das Letzte, was ich erwartet habe, was diesen Abend, hear a message about self-righteousness. War, dass ich eine Botschaft über Selbstgerechtigkeit and hören muss. The holy arrow of conviction went through, right through my heart. Und dieser heilige Pfeil der Überführung ist direkt durch mein Herz and the sword of the Spirit. Und das Schwert des Geistes ist durchgegangen. It just sliced through me. Und es ist einfach durchgegangen. And I was waiting for this wonderful grace message. Und ich habe auf diese wunderbare Gnadenbotschaft gewartet. But the sword is two-edged. Aber das Schwert ist zweischneidig. One side is grace. Eine Seite ist die Gnade. And the other side is truth. Und die andere Seite ist die Wahrheit. Oh, I did not like that message tonight. Oh, ich habe diese Botschaft nicht so gemocht heute. But I needed it. Aber ich habe es gebraucht. That definitely is me. Also, definitely. Definitiv, das oh, bin Lord, ich. Cleanse my heart tonight. Oh Herr, reinige mein Herz heute you Abend. See, if I don't have this, wenn ich nicht das habe, and I've just got my breastplate on, und wenn ich nur meine Brust, meinen Brustpanzer that's trage, my understanding, das ist mein Verständnis, that Christ is my life, dass Christus mein Leben that ist, Christ is my righteousness, dass Christus meine Gerechtigkeit that when ist, I stand before God, dass wenn ich vor Gott stehe, God will look at Christ. Dann wird Gott auf Christus schauen. Yes, absolutely true. Das ist absolut wahr. But to just have that, aber nur das zu haben, and to not be receiving the word in a truthful, honest heart, und nicht das Wort in einer wahrhaftigen und ehrlichen Herzen empfangen, is not going to do anything for my Christian experience. Das wird dann nichts für meine christliche Erfahrung machen. The belt without the breastplate, der Gürtel ohne den Brustpanzer, is going to lead me to legalism. Wird mich in Gesetzlichkeit führen. I'm going to be before God. Ich werde vor Gott sein. I'm going to be open. Ich werde offen sein. Convicted, transparent. Überzeugt und transparent. And if I'm left with only that, und wenn ich nur mit dem zurückgelassen the tendency bin, will be to do dead works for God. Dann wird die Tendenz sein, tote Werke für Gott zu tun. Because Christ is not my righteousness. Denn Christus ist nicht meine Gerechtigkeit. But reverse it. Aber dreh's um. I've seen so many people, ich habe so viele Menschen gesehen, who know the theology of grace, die die Theologie der Gnade kennen. And yet, und doch, they have no hunger for the word. Sie haben keinen Hunger für das Wort. They're not in a place where they can receive. Sie sind nicht in einer Position, wo sie empfangen. They're not in a place where they can be convicted. Sie sind nicht in der Position, wo sie überführt werden können. They're not taking nice, hot spiritual showers. Sie nehmen keine schönen geistlichen Duschen. Can you imagine getting in the shower? Stellt euch vor, ihr geht in die Dusche. You take your clothes off and you see dirt on you. You think, du nimmst die Kleidung runter und dann siehst du Dreck an dir. I can't take my clothes off. Ich kann die Kleidung nicht ausziehen, weil das Dreck. Dann sehe ich den Dreck. The dirt. And then you get in the shower and you see the hot water. Und dann gehst du in die Dusche. Water. Und du siehst das heiße Wasser und denkst, oh nein, Wasser, Wasser. Oh, the water, oh no. Oh nein, das Wasser und der Dreck. Nobody would think like that. Niemand würde so denken. You just think, oh good, dirt. Look at all the dirt. Du würdest denken, oh ja, super. Look at all the schau, dirt dieser Schmutz my toes. Überall. Dieser Schmutz zwischen den Zehen. When I was a little kid, als ich ein kleines Kind my war, mom always came in every night, meine Mutter ist jeden Abend reingekommen. And pull the blankets off our feet. Und hat die Decken von unseren and Füßen runtergenommen. Opened up our toes. Und sie hat unsere Zehen aufgemacht. And she said, you get in that shower now. Und dann hat sie gesagt, du gehst jetzt in die Dusche. And she was really mad. Und sie war wirklich so zornig. When we knew Mom was coming, und wenn wir gewusst haben, Mama kommt, we took our fingers, dann haben wir schnell unsere Finger genommen and we rolled all the dirt out from our toes. Und wir haben diesen Dreck rausgewurzelt aus, and aus they den made Zähnen. Little dirt cigars, you know? Und wir haben kleine Dreckzigarren gemacht. You had to kind of roll them off the bed. So und wir haben schnell vom Bett runtergeben müssen, could, damit you know, Mama nicht put sieht. Put your pointing finger between your toe and start rubbing. Und wenn du deinen Finger da zwischen den Zehen nimmst und it was enough to convince Mom. Es war manchmal genug, um Mama zu überzeugen. If you did it really good. Wenn du es wirklich gut gemacht hast. And we did it really fast, like, und wir haben es wirklich sehr schnell gemacht. Real quick. Every, all 10 toes, you know? Alle 10 Zehen. There's not 10 spaces. There's 8 spaces. 8 spaces. All 8 spaces, right? 8 Zwischenräume. But why is the believer, warum ist der Gläubige so afraid to come to church, so ängstlich davor, zur Gemeinde think, zu kommen, oh God, just wash me, und zu denken, oh Herr, wasche in the cleansing mich, flow of your word, reinige mich durch den reinigenden I got all Fluss deiner, deines Wortes. Everywhere in my soul, ich habe überall everywhere. Schmutz in meiner Seele. Überführe mich. Convict me, speak to me. Überführe mich, oh, sprich yes. zu mir. Oh yeah, pride. Oh boy, thank you. Stolz, I needed ja. this one. Thank you, Lord. Oh, I feel clean. Ja, ich fühle mich jetzt so convict rein. Oh, reinige Lord, mich. Thank you. That's me. That's danke. Me. I'm Demas. Das yes. bin ich. Das bin yes. ich. Bin Demas. I don't want to be. Cleanse me from Demas. Thank you. Reinige mich vom Demas. Boy, was I danke. A Judas this week. Oh boy. Ah, ich war so ein Judas heute. Cleanse me from that. Thank oh, Mann, you, Lord. Reinige mich just von dem. Wash danke, me Herr. White as snow. Reinige mich wie weiß wie Schnee. Oh, I love it. Jezebel. Danke, ich liebe es. Oh, that was Monday. I was Jezebel. Ah, am Montag war ich Isabel. Oh, boy, was I her. Oh, Mann. But Lord, thank you. Cleanse me. Forgive me. Aber Herr, danke. Reinige mich. Vergib mir. truthfulness, Wahrhaftigkeit in the presence of God. In der Gegenwart Gottes. I love to come and be convicted. Ich liebe es, zu kommen und überführt zu werden. Conviction is my deliverance. Überführung ist meine Errettung. You cannot be set free, du kannst nicht freigesetzt if you are not convicted, wenn du nicht überführt bist. So why would I get angry at the preacher? Also warum sollte ich ärgerlich auf den Prediger sein? Why would I be defensive? Warum sollte ich in die Defensive gehen? When it says receive the word in meekness. Wenn es heißt empfange das Wort in Sanftmut. Just relax. Entspanne dich. Relax and try to relax. Versuch, when the sword comes, wenn das Schwert kommt. Oh. Oh. Oh. Boy, did that one. Wow. Das hat er getan. Just cleanse me as you pull it out. Reinige mich, wenn du es rausnimmst. You know, like the sword comes in. Das Schwert, es kommt so rein. But when it comes out, it heals. Und wenn es aber rauskommt, dann heilt es. So it doesn't leave any scars. Damit es keine Narben hinterlässt. But it's when I try to resist it, that it really hurts. You know? Aber wenn ich versuche, dem zu widerstehen, dann tut's wirklich when weh. When I'm fighting the sword and putting my hands in the way. Wenn know? Ich gegen das Schwert kämpfe und meine Hände dazwischen nehme. Und dann werden meine Hände abgeschlagen. It's like the doctor trying to give you a needle. Das ist saying, so, no, wie der no, Doktor versucht, no. dir eine Nadel zu geben und du and then he versuchst, das abzuwehren. In the fingers and he's like, get out of my way. Und dann spricht er in den Finger hinein und sagt, geh right? weg da, geh weg da. Okay, let's close. Lass uns abschließen. The third one. Das dritte. My feet are shod with the preparation of the gospel of peace. Und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. That means the back of my shoe. Das bedeutet, dass der Rückseite von meinem Schuh has a spike. Hat einen Spike. A spike. Yeah. Yeah. Has a nail. Eine Nagel. Right? And my feet are prepared. Und meine Füße sind vorbereitet, zugerüstet. With the foundation is the word, the foundation of the gospel of peace. And this is peace with God. Mit der Grundlage der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Yeah, that's peace with God. Das ist der Friede mit Gott. Through Christ. Durch Christus. And I'm standing on the finished work. Und ich stehe auf dem vollbrachten Werk. And those little nails are in the ground. Und diese kleinen Nägel, die sind im Boden. And that means the devil can't push me off. Und das bedeutet, dass Satan mich nicht wegdrängen kann. He wants to push me away off the foundation. Er möchte versuchen, mich wegzudrängen von der Grundlage des vollbrachten Werks. But the nails are in. Aber die Nägel sind drinnen. This is the point of reference. Und das ist der Bezugsrahmen. I know the point of reference. Das ist der Bezugspunkt. It's the blood of Christ. Das ist das Blut Christi. No one's gonna move me off this. Niemand wird mich hier wegbewegen. He's gonna try to use other verses. Er wird versuchen, andere Verse zu benutzen. He's gonna try to trick me. Er wird versuchen, mich reinzulegen. But doesn't the word say this? Sagt das Wort nicht das? But doesn't the word say if you are not a doer you are self-deceived? Aber sagt das Wort nicht, wenn du nicht ein Täter des Wortes bist, dann bist du selbst getäuscht? Then do something for God. Tu etwas für Gott. Come on. Get to it. Get your mind. Do something for mach etwas für Gott. Prove yourself, you fool. Bestätige dich, du Narr. You say, I won't be moved. Und du sagst, nein, ich werde nicht wegbewegt werden. Mein Bezugspunkt ist, was Christus für mich getan hat, und you das ist mein Friede. Move me even with Bible verses. Du wirst mich nicht wegbewegen, nicht einmal mit Bibelversen. Because I was in Discovery Class. Denn ich war in der Discovery Class. And I know I've got my glasses of the finished work on. Und ich weiß, dass ich die Brille des vollbrachten Werks auf and I won't interpret any verse in the Bible except through the blood. Und ich werde keinen Vers in der Bibel anders interpretieren außer durch das Blut. There I am. This is the beginning. Und hier bin ich, das ist der Anfang. Ich habe den Gürtel der Wahrheit. I'm naked before God. Ich bin bloß vor Gott. And if I have to repent 70 times 7 in a day? Und wenn ich 70 mal 7 mal am Tag Buße tun muss. In Matthew 18:22. In Matthéus 18:22. Then that's what I do. Dann tue ich das. I'm naked again and again and again. Ich bin bloß and again and again. Wieder und wieder und wieder. And the devil will say, und der Teufel wird sagen, okay, that's about 600 times you've confessed that. Okay, das hast du jetzt schon 600 Mal bekannt. I think that's it. Ich glaube, das reicht jetzt. No more. Nicht mehr. So, do you really think that that God is not super disappointed here? Sag einmal, glaubst du nicht, dass Gott jetzt schon super überenttäuscht ist von dir? Ich glaube, es ist besser für dich, wenn du nicht so ehrlich mit Gott bist. Because I don't think he's happy with you. Denn ich glaube nicht, dass er sehr glücklich ist mit dir. And he tries, he strategizes. Und er versucht und er hat Strategien. Get the girdle off the guy. Nehmt den Gürtel runter von diesem. Get him to stop being honest before God. Bringt ihn dazu, dass er aufhört, vor Gott ehrlich zu sein. And the light of his word. Und im Licht seines Wortes. Let's just close his ears. Versuchen wir, seine Ohren zu verschließen. If he doesn't receive the word, wenn er das Wort nicht mehr empfängt, he can be honest all he wants. Dann kann er so viel ehrlich sein, wie er will. He'll never be convicted. Dann wird er niemals überführt sein. So what's an honest heart outside of the truth? Was hat ein ehrliches Herz für Bedeutung außerhalb der Wahrheit? Nothing. Nichts. So let's close his ears, lass uns seine Ohren schließen, or let's close his heart, oder sein Herz verschließen. Or let's slide him off the foundation. Oder versuchen ihn von der Grundlage wegzudrängen. Let's get him to interpret messages outside of the blood. Versuchen wir die Botschaften außerhalb des Blutes interpretieren. Work. Oh, that's great. He's off the foundation. Jetzt now. Das ist großartig. Jetzt ist er runter von der Grundlage. Now he'll start to privately interpret verses. Und jetzt wird er anfangen privat selber Verse zu interpretieren. He'll self-destruct. Und er wird sich selbst zerstören. But we're not that dumb. Aber wir sind nicht so taub. Because we know what the armor is. Denn wir wissen, was die Waffenrüstung and ist. We can stand in the evil day. Und wir können einem bösen Tag widerstehen. Because the evil day will come. Denn der böse Tag wird kommen. And we'll be tested. Und wir werden getestet and the werden. Test is all about the armor. Und die Prüfung wird über die Waffenrüstung How sein. Well do I know the armor? Wie gut kenne ich die Waffenrüstung? How exercised am I in being really honest before God? Wie geübt bin ich darin, vor Gott ehrlich zu sein? In light of his word. Im Licht seines Wortes. And how much do I realize that Christ is my righteousness? Und wie weit erkenne ich, dass Christus meine Gerechtigkeit and it's what God does through me that counts. Und dass das, was Gott durch mich tut, zählt. And how much am I really convinced? Und wie bin ich wirklich überführt? That every verse in this Bible, dass jeder Vers in dieser Bibel, has to be studied and applied, muss studiert und angewandt sein, through the finished work. Durch das vollbrachte Werk. The devil will test me. Der Teufel wird mich testen. But if we understand, we can stand. Aber wenn wir es verstehen, dann können wir stehen. And he'll come and blow in. Und er wird reinkommen und reinblasen. My heart will stay steadfast toward God. Und mein Herz wird feststehen and vor Gott. I will grasp onto his mercy. Und ich werde mich festklammern an seiner Barmherzigkeit. And he'll blow his projections. Und der Teufel wird kommen und seine Projektionen hineinblasen. But I'll be cleaving. Aber ich werde mich festklammern an seinen Verheißungen. Die so hoch sind wie der Himmel über der Erde, so groß ist seine Barmherzigkeit für die, die ihn fürchten. Let's pray.